Er hatte butterfarbenes Haar oder auch Margarinestrich. Und niemand bei sich, der mir etwas geboten hätte für die Beantwortung der Frage, ob oder. Mr. Maxson? Ja. Mein Name ist David Williams. Was verkaufen Sie? Ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Frau sprechen. Würden Sie? Ja, wenn es Ihnen recht ist. Und wenn nicht? Das würde ich persönlich verstehen, aber in beruflicher Hinsicht... Ach nein, nein, nicht ein Journalist. Doch, und ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen, Mr. Maxson. Und das wäre, was ein Journalist wichtig nennt, also nichts. Na, Sie möchten doch bestimmt herausbringen, wer Ihre Frau umgebracht hat, oder? Wie kommen Sie auf die Idee? Mr. Maxson, Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass Ihnen der Tod Ihrer Frau gleichgültig ist. Wollen Sie mir weismachen, dass er Ihnen ans Herz greift? Ihnen und dem Drecksblatt, was immer es ist, das Sie vertreten? Ich würde trotzdem gern mit Ihnen sprechen. Na, von mir aus. Kommen Sie mit. Danke. Was zu trinken? Nein, danke. Beleidigt. Ich habe keinen guten Magen. Ja, dann werden Sie eine kurze Karriere haben bei der Presse. Mr. Maxson, ich habe begriffen, dass Sie die Presse nicht mögen. Nur das geht vielen so, und aus erklärlichen Gründen. Ich bin selbst manchmal nicht sehr zufrieden. Aha, die weiche Tour. Ja, und wenn schon. Jedenfalls riskiere ich meinen Job mit der Sache. Und was wäre die Sache, deren wegen man Sie womöglich feuert? Ich habe Kontakt mit einem Mann, der erklärt, dass er etwas wisse über die Vorgänge in der Nacht, in der Ihre Frau gestorben ist. Welche Nacht wäre es denn gewesen? Er sagt, Freitag, der 23. Oktober. Könnte stimmen? Durchaus. Mr. Maxson, ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Und zwar? Wenn die Sache funktioniert, möchte ich die Geschichte exklusiv von Ihnen. Und was bieten Sie mir? Den Namen des Mannes. Einverstanden. Danke. Kenne ich Ihren Mann? Ja. Wer ist es? Ein etwas zweifelhafter Charakter. Klaut, wildert. Ah ja, verstehe. Sie wissen wer? Ja, Bundy Neike, der Schnüffler. Ja. Und Sie aussteigen aus dem Geschäft? Nein. Ich versuche nur angestrengt nicht zu sagen, das Schicksal geht krumme Wege. Woher kennen Sie Bundy Neike? Ich habe ein Boot draußen liegen am See. Er kümmert sich im Winter drum. Hat er Sie aufgesucht? Nein, angerufen. Hat er angedeutet, was er weiß? Nein, er hat nur gesagt, dass er etwas weiß. Und wo sollen Sie ihn treffen? Wenn? Na, wo schon? Im Hotel, damit er zu ein paar kostenlosen Drinks kommt. Also Sie kennen ihn wirklich? Ja. Und wie ich mich kenne, werde ich noch heute Abend hinausfahren zu ihm. Er zog ab mit guter Aussicht auf ein Geschäft und auf eine korrumpierte Zeitungszukunft. Ich gab einer Whiskyflasche ein ordentliches Begräbnis und nahm dann dem Telefon die Initiative ab. Die Stunde war günstig. Kein Vater kam, sondern nach längerer Aufforderung sie selbst. Dorothy Havergal? Johnny. Das hätte ich wissen können. Warum? Weil du immer angerufen hast, wenn ich gerade in der Badewanne saß. Oh. Hast du einen Wagen? Ja. Ich wollte dir einen kleinen abendlichen Ausflug vorschlagen. Aufs Land? Ja. Warum nicht? Wohin denn? Zum Derricksee Hotel. Hallo. Bist du mal da, Dorothy? Ja, ich leih dir den Wagen. Ach Himmel, Dorothy. Johnny, der Derricksee ist mehr Julias Territorium, oder? Bade fertig und zieh dich an. Also manchmal könnte ich dich. Ein andermal. Also wohnt wann? Bei mir. Die vielen Treppen hinauf und gleich wieder runter? Gut, an der Ecke. Halb acht. Halb acht. Ciao. Ciao. Ich ließ mich nieder, stand wieder auf, lief davon. Und landete in einem zeitgenössisch orientalisierten Teekaffee, japanisch betont. Der Mann, den ich suchte, war, wie vermutet, da. Er war ein großes, schweres, sanftstimmiges, sanftmütiges Gewohnheitstier. Psychiater. Mit Namen Ian Wotherspoon. Ich habe schon gehört, dass du da bist, Johnny. Siehst gut aus, mein Alter. Ich fühle mich auch gut. Ich gieße dir eine Tasse Tee ein, ja? Oh, bitte, danke. Du willst mit mir über Julia sprechen, nehme ich an. Ich habe gehört, dass sie in psychiatrischer Behandlung war. Ich dachte, vielleicht bei dir. Das stimmt auch. Steht's mit deinem Berufsethos derzeit? Soll vorkommen, dass ich es in der Praxis lasse. Was war los mit Julia? Ich kann es dir nicht sagen, Johnny. Sie war nicht lange genug bei mir. Ich kam nie wirklich auf den Grund. Von dem Unfall, bei dem deine Tochter ertrunken ist, war ein traumatisches Schuldgefühl zurückgeblieben. Warum Schuldgefühl, wenn es ein Unfall war? Das kommt oft vor, auch bei ganz normalen Todesfällen. Bei Julia wurde es mit der Zeit immer schlimmer. Und warum das deiner Meinung nach? Das kann ich dir wieder nicht beantworten. Sie hat sich schließlich mit einem ziemlich dichten Netz von Halluzinationen umgeben. Was für Halluzinationen? Anrufe zum Beispiel. Und wenn sie den Hörer aufhob, nichts als schweres Atmen. Aber ein ganzes System von derartigen obszöne Briefe, Karten an Sarah zu jedem Geburtstag nach ihrem Tod. Hat sie dir je etwas gezeigt? Ich hatte niemals einen Beweis in der Hand, dass irgendetwas davon real existierte. Noch mehr? Genug. Das Telefon klingelte und die Stimme deiner Tochter kam. Meine Bandaufnahme sagte sie, aber das war natürlich nur ein Versuch, das Ganze zu rationalisieren. Sie fuhr nicht mehr ins Cottage hinaus, weil sie nachts Finger ans Fenster klopfen hörte. Immer zur Stunde des Unfalls, behauptete sie. Und sie sagte auch, sie würde erpresst. Wahnsinn. Das ist ein Wort, das ich nicht gern habe, aber... Und was weißt du von Sarahs Unfall, Ian? Nichts. Und jedes Mal, wenn ich daran rühren wollte, war sie völlig blockiert. Klingt nach handfestem Verfolgungswahn, oder? Zieh deine eigenen Schlüsse. Wer war der Verfolger? Du, Johnny. Kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist eine sachliche, wertfreie Feststellung. Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Am späten Nachmittag des letzten 23. Oktober, das war ein Freitag. War das ein Sprechstundenbesuch? Nein, ein sehr merkwürdiger Privatbesuch. Wieso merkwürdig? Sie kam unerwartet hereingeplatzt. Ich habe noch Patienten warten lassen, um mit ihr zu sprechen. Sie war völlig exaltierter Stimmung und redete ohne Punkt und Komma. Worüber? Dass ich ja immer auf deiner Seite gewesen sei und das hat natürlich daran interessiert, ihr einzureden, sie sei geistesgestört. Aber jetzt könne sie mein ganzes freudianisches Phrasengedresche entlarven als das, was es sei. Sie habe nicht mehr nur den Verdacht, dass du es seist, der hinter allem steckt, sondern definitive Beweise. Aber ich war 5 geschlagene Jahre überhaupt nicht im Land. Das habe ich ja auch klar zu machen versucht, aber sie hat mich nur ausgelacht. Bald liege ich auch auf deiner Couch. Johnny, du weißt, dass ich Bilder sammle. Also, was soll jetzt das? Es gibt eine junge Malerin, die ich für ein ernsthaftes Talent halte. Was hat sie mit dem Thema Julia zu tun, um Himmels Willen? Hier ist deine Adresse. Ja, aber... Geh zu ihr. Sage, dass du die Adresse von mir hast und dass du Johnny Maxon bist. Das Atelier von Martina Stevens befand sich in einem heruntergekommenen Haus, das aussah, als wäre es nie oben gewesen. Aber das Atelier selbst war direkt Etepetete. Ja. Und? Ein gemeinsamer Freund schickt mich zu Ihnen. Wer könnte das sein? Ian Wothersmoon. Ah, Ian. Wie geht es ihm? Ein netter Mensch, was? Netter denn je. Wie nett. Ich bin schon wirklich ein Unterhaltungsgenie. Das ist auch nett. Sie sind lieb. Wollen Sie Kaffee? Lassen Sie. Ich habe schon so viel Verschiedenes heute in mich hineingetanscht. Es macht gar keine Mühe, glauben Sie mir. Oh, jetzt rede ich schon wieder in diesem Verkaufsgesprächston. Den haben Sie wirklich nicht nötig. Ian verkauft Sie bestens.